3a und 3b. Startup First Gründungsberatung, guten Tag. Sie sprechen mit Herrn Melchior. Guten Tag, mein Name ist Lukas Tanner. Es geht um Folgendes. Ich möchte mich gern über die Gründungsberatung informieren, die Sie anbieten. Können Sie mir da weiterhelfen? Dafür ist meine Kollegin Frau Singh zuständig. Bleiben Sie bitte am Apparat, ich stelle Sie durch. Vielen Dank. Herr Tanner, Frau Singh ist offensichtlich gerade außer Haus. Sie müsste am Nachmittag aber wieder am Platz sein. Soll ich Sie bitten, sie zurückzurufen oder soll ich Ihnen die Durchwahl geben? Sie können mir gerne die Durchwahl geben, dann versuche ich es selbst später nochmal. Natürlich, gern. Das ist die 784 am Ende. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Gern geschehen. Auf Wiederhören.